haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der nackte Krieger. In der Stadt war nicht viel los. Bloß die üblichen Eifersuchtsdramen, aus denen gewiefte Reporter ein paar Aufhänger machten, die dann wochenlang herumhingen, bis sie zu stinken begannen wie ein Rudel Journalisten. Mitten in diese recht flaue Frühlingszeit platzte Frau Lenz. Und die konnte es mit dem heißesten Frühling aufnehmen. Sie flötete mir ihre Wünsche ins Ohr. Mir ist etwas abhanden gekommen. Den Witz kenne ich schon. Ich habe sie mir etwas origineller vorgestellt. Warten Sie einen Moment, dann ziehe ich die Netzstrümpfe an und setze den Tiroler Hut auf und sing dazu, ich wollt, ich wär ein Huhn. Danke, aber genau wegen solcher Darbietungen habe ich meinen Fernseher verschenkt. Und jetzt fehlt Ihnen etwas und deshalb kommen Sie zu mir. Nein, ich bin bestohlen worden. So, so. Na, dann fangen wir am besten von vorne an. Geboren wurde ich in der Frauenklinik, wenn Sie das meinen. Das wird uns sicher weiterhelfen. Haben Sie sonst noch einen Hinweis auf Ihre momentanen psychischen Probleme? Danke, aber ich habe schon eine Therapie hinter mir. Und? Hat sie das weitergebracht? Ich habe meinen Therapeuten geheiratet. Über dieses Tabuthema sollten die Medien mal berichten. Bevor ich mir hier noch mehr Unsinn anhöre, möchte ich gerne von Ihnen wissen, ob Sie gedenken, mir ernsthaft zuzuhören. Aber selbstverständlich. Wissen Sie, manchmal packt es mich einfach. Vielleicht ist das der Frühling, vielleicht auch der Whisky von gestern Nacht. Also schießen Sie los. Was wurde Ihnen gestohlen? Ein nackter Krieger. Du meine Güte. Weiß Ihr Mann etwas davon? Nein. Mein Mann lebt heute in Kanada. Und er ist nicht mehr mein Mann. Aha. Und dieser nackte Krieger ist ein Freund von Ihnen. Der nackte Krieger ist eine Skulptur aus der Inka-Zeit. Vergoldet und sehr wertvoll. Klingt interessant. Wurde Ihnen die Skulptur aus der Wohnung gestohlen? Sie meinen mein Haus? Ja, vermutlich. Ich vermisse ihn seit einer Party, die ich vor 3 Tagen gab. Und ich vermute, dass mein Nachbar sie gestohlen hat. Ihr Nachbar? Und weshalb zeigen Sie ihn nicht an? Ich bin mir nicht sicher. Können Sie das für mich herausfinden? Wie wäre es mit einem Vorschuss? Sehe ich etwa so aus, als ob ich nicht bezahlen könnte? Zugegeben, sie sah bezaubernd aus, aber davon konnte ich mir nichts kaufen. Sie nannte mir eine 5-stellige Summe, die ich reaktionslos zur Kenntnis nahm. Dann gab sie mir die Adresse ihres Nachbarn. Sie ging. Ich legte mich eine Stunde hin und ging dann ebenfalls. Das Haus des Nachbarn war etwas kleiner als dasjenige meiner Klientin, auch wenn das Wort klein angesichts der Prachtvilla fehl am Platze war. Es gab viel, was mich an dem Gebäude störte. Es gab aber noch viel mehr, was mich in dem Gebäude störte. Na, Maloney, hat die Angst vor der drohenden Arbeitslosigkeit Sie hierher geführt? Ich muss Sie allerdings enttäuschen. Am besten melden Sie sich gleich zum Stempeln an. Hier gibt es nichts für Sie zu holen. Nun mal halblang. Da, wo Sie mit Ihrer Truppe herumstolpern, beginnt die Grauzone zwischen Beamtenwillkür und Justizirrtum. Apropos Grauzone, Maloney. Wissen Sie, weshalb die meisten Privatdetektive in ihren Wohnungen nur duschen, aber keine Badewannen haben? Ne? Damit Ihnen die Fälle nicht wegschwimmen. Ist doch toll, Maloney. Habe ich im Radio gehört. Umwerfend. Bevor Sie sich vor Lachen übergeben, würde es mich interessieren, weshalb Sie hier sind. Selbstmord, Maloney. Morandi hieß der Mann, hat sich mit der eigenen Waffe erschossen. Darf ich mir das mal ansehen? Nein, das dürfen Sie nicht. Was wollen Sie, Herr Maloney? War Morandi ein Klient von Ihnen? Kennen Sie die Hauptstadt von Senegal? War ich noch nicht. Was hat das mit Morandi zu tun? Wenn Sie das herausfinden, schenke ich Ihnen ein Autogramm von mir. Also, veräppeln kann ich mich selber. Ziehen Sie Leine, Maloney. Sie werden hier nicht benötigt. Er wurde bierernst. Und es gibt nichts Schlimmeres als bierernste Polizisten. Ich verließ das Haus und wollte meine Klientin besuchen. Doch ein junger Mann kam mir in die Quere. Er lief in mich hinein und wollte unbedingt mit mir sprechen. Ich habe es Ihrem Chef auch schon gesagt, aber der glaubt mir ja nicht. Was für ein Chef? Sehe ich etwa so unselbstständig aus? Der Kommissar da drin im Haus. Ich habe ihn nämlich etwas gesehen gestern Nacht. So, so. Und wie hieß der Film? Film? Ach, so ein Scherz. Nein, kein Film. Ich habe jemanden gesehen, der aus dem Haus kam. Interessant. Und wann war das? Gestern Nacht. Etwa zwischen 3 und 4 Uhr. Und wen haben Sie gesehen? Jemand, der aus dem Haus ging. Weshalb kneifen Sie eigentlich Ihre Augen so zusammen? Ich sehe nicht gut. Es ist schon vorgekommen, dass ich den Pößler mit meiner Freundin verwechselt habe. Aha. Und Sie wollen sich also als Zeuge anbieten? Ja. Ich glaube nämlich nicht, dass Herr Morandi sich umgebracht hat. Dazu hat er ein viel zu positives Karma. Wenn Sie das Wort Karma noch einmal in meiner Gegenwart wiederholen, hau ich Ihnen Ihr drittes Auge blau. Tun Sie das nicht. Auf meinem dritten Auge sehe ich nämlich gar nichts mehr, seit ich beim Taro mit dem Gehängten gegen ein Fullhaus verloren habe. Der Mann schien so behämmert zu sein wie alle die Leute, die sich zu häufig zwischen Disco und Esoterik hin und her bewegten. Er ging vorsichtig die Straße lang, so als trainierte er für den langen Marsch über die glühenden Kohlen bis zum postesoterischen Bewusstsein. Mir konnte das alles egal sein. Ich hatte noch immer den Auftrag, den nackten Krieger zu finden. Ich besuchte meine Klientin, die sich nachdenklich auf einen teuren Sessel setzte, als sie vom Tod ihres Nachbarn erfuhr. Wir hatten nicht allzu viel Kontakt, aber das macht einen schon nachdenklich. Hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen? Mir hat er nicht geschrieben. Und was die Polizei gefunden hat, weiß ich nicht. Heißt das, dass Sie nicht in dem Haus waren? Genau das heißt es. Und was ist mit meinem Krieger? Keine Ahnung. Und es dürfte schwierig sein, jetzt noch in das Haus zu kommen. Am besten, Sie erzählen alles der Polizei. Nein, ich möchte, dass Sie mir den Krieger besorgen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss meine 5 Tibeter machen. Gleich 5 aufs Mal? Was sagt denn da der Dalai Lama? Yoga, Maloney, Yoga. So hat es bei meinem Nachbarn auch angefangen. Und heute sitzt er nur noch in seiner Wohnung und wartet auf den Weltuntergang oder eine Offenbarung. Aber außer dem Postboten ist ihm noch niemand erschienen. Sie können wohl nicht viel anfangen mit dem Spirituellen. Solange es nicht in Spirituosen verpackt ist, habe ich meine liebe Mühe damit. Der nackte Krieger bedeutet mir sehr viel. Bitte, finden Sie ihn. Sie sagte es so, dass wohl kaum ein Mann und vermutlich auch nicht viele Frauen dem hätten etwas entgegensetzen können. Frau Lenz wollte ihren Krieger und ich wollte Frau Lenz. So etwa hätte ein Psychologe das gedeutet, was nun kam. Ich gab mir echt Mühe, das verdammte Ding wieder aufzutreiben. Schließlich verabredete ich mich mit der Haushälterin des toten Morandi in dessen Haus. Mir ist nichts aufgefallen. Gut, Herr Morandi hat mir kürzlich gesagt, dass er in finanziellen Schwierigkeiten sei. Aber wer ist das nicht heutzutage? Hat er Ihnen auch gesagt, wie hoch seine Schwierigkeiten waren? Nein. Aber vor 3 Tagen sagte er mir, dass alles halb so schlimm sei. Er macht auf mich nicht den Eindruck eines Mannes, der sich umbringen will. Wenn sich das mal jemand in den Kopf gesetzt hat, kann er bis zur Tat völlig normal wirken. Herr Morandi war ein korrekter Mensch. Er hätte einen Abschiedsbrief hinterlassen. Hat er das nicht? Nein. Darf ich mich etwas im Haus umsehen? Bitte schön, tun Sie das. Wer erbt das Haus? Seine Schwester, sie lebt in Frankreich. Hat der Morandi keine Freundin? Ich glaube nicht. Nun, er war kein sehr sympathischer Mann. Er hatte weder Charme noch sah er gut aus und finanziell ging es ihm auch nicht besonders. Naja, das wären immerhin einige Gründe, um sich umzubringen. Nein, ich bleibe dabei. Das passte nicht zu Herrn Morandi. Sie erzählte mir noch ein wenig über den Toten, während ich mir ein Zimmer nach dem anderen anschaute. Im Schlafzimmer sah ich ihn. Der nackte Krieger stand neben dem Bett. Er war nicht besonders groß, aber ziemlich gewichtig. Ich hüllte ihn in ein Frottiertuch, das herumlag, und nahm ihn mit. Die Haushälterin fragte nicht groß, als ich mit dem Bündel unter dem Arm das Haus verließ. Bevor ich den Krieger zu meiner Klientin brachte, wollte ich ihn schätzen lassen, um mir über die Höhe meines Honorars Klarheit zu verschaffen. Der Antiquar sah sich den Krieger überrascht an. Woher haben Sie den? Das spielt keine Rolle. Schätzen Sie ihn mir, das genügt. Moment, ich muss im Katalog nachschauen. Er verschwand in einem Hinterraum. Es dauerte sehr lange. Plötzlich öffnete sich die Tür und ein neuer Kunde betrat das Antiquariat. Ich staunte nicht schlecht. Mit dem neuen Kunden erschien auch der Antiquar wieder auf der Bildfläche. Das ist der Mann. Maloney, was soll das? Sind Sie jetzt auch noch als Hehler tätig? Wohl verrückt geworden. Ich wollte bloß wissen, wie viel die Figur wiegt in Franken. Sie verstehen. Dieser Mann behauptet aber, dass ihm diese Figur gehört und dass er sie an eine Frau ausgeliehen habe. Moment mal. Sagten Sie ausgeliehen? Verhaften Sie diesen Mann doch endlich. Langsam, langsam. Verstehe. Dieser nackte Krieger gehört also Ihnen. Ja, er wurde mir vor einem Monat verkauft. Und Sie haben ihn ausgeliehen? Ja. An wen, wenn ich fragen darf? Sie dürfen nicht, Maloney. An wen haben Sie diese Figur ausgeliehen? Ja, an die Frau, die ihn mir verkauft hat. Frau Lenz? Ja, aber woher wissen Sie das? Das möchte ich auch gerne wissen. Der Reihe nach. Frau Lenz hat Ihnen die Figur verkauft und sie nachher wieder ausgeliehen. Machen Sie so etwas öfter? Frau Lenz ist eine Ausnahme. Sie hat mir in den vergangenen Monaten sehr viele wertvolle Stücke verkauft. Zu einem sehr guten Preis. Und als Gegenleistung für diesen guten Preis leihe ich ihr manchmal Möbel oder Skulpturen aus. Ich kann dann wohl wieder gehen. Gehören sowieso nicht in meine Zuständigkeit, diese alten Dinge. Es hinderte ihn niemand daran zu verschwinden. Der Antiquar gab mir den Krieger, nachdem ich ihm versichert hatte, dass ich Frau Lenz Privatdetektiv sei. Langsam hatte ich das Gefühl, dass mir Frau Lenz von Anfang an 5 Tibeter für einen Inka-Krieger vorgemacht hatte. Und so etwas mag ich nicht. Vielleicht war es doch besser, sich einmal den Selbstmord von Herrn Morandi genauer anzuschauen. Frau Lenz freute sich riesig über den nackten Krieger. Sie freute sich weniger, als ich von ihr wissen wollte, weshalb sie mich belogen hatte. Ich habe sie nicht belogen. Der Krieger wurde in meiner Wohnung gestohlen und er hat während Jahren mir gehört. Aber jetzt gehört er dem Antiquar und das hätten Sie mir sagen müssen. Hier, nehmen Sie das Geld und verschwinden Sie. Ich lasse mich nicht gerne von meinen Angestellten anknurren. Sie sind zwar hübsch, wenn Sie wütend sind, aber ich gewinne jeden Schönheitswettbewerb, wenn mich jemand auf die Palme bringt. Und Sie sind auf dem besten Weg dazu. Also gut. Ich entschuldige mich. Damit ist die Sache erledigt. Das hatte sie sich so gedacht. Ich ging wütend zurück in mein Büro. Dort erwartete mich die Haushälterin von Morandi. Sie hatte eine Klarsichtmappe mit einer Menge Papieren dabei. Ich habe in der Wohnung von Herrn Morandi einige interessante Papiere gefunden. Einen Abschiedsbrief? Nein, keinen Abschiedsbrief. Aber offenbar hatten Morandis finanzielle Schwierigkeiten mit seiner Nachbarin zu tun. Sie meinen Frau Lenz? Genau. Kennen Sie die Frau? Sie sagte mir, dass sie mit Morandi wenig bis gar nichts zu tun hatte. Morandi hat ihr eine schöne Stange Geld zur Verfügung gestellt. War er mit 10 einsamer Frauenherzen? Nein. Frau Lenz hat offenbar schon seit einigen Jahren Geld anderer Leute angelegt. Und sie hat sehr hohe Zinsen bezahlt. Über 10%. Nicht schlecht. Und mit was für Anleihen kann man so viel Zins herausholen? Entweder sehr risikoreiche oder dann sehr unseriöse. Ich habe noch mehr gefunden. Morandi hat nachgeforscht und festgestellt, dass auch noch andere Nachbarn Frau Lenz Geld übergeben haben. Was hat das mit Morandis Selbstmord zu tun? Morandi wollte von Frau Lenz sein Geld zurückhaben. Damit hätte er seine Schulden begleichen können. Er wollte mit ihr darüber reden. Da ist noch etwas. Nur zu. Falls Sie einmal den Beruf wechseln wollen, werde ich bei meinen Kollegen ein gutes Wort für Sie einlegen. Herr Morandi war offenbar in Frau Lenz verliebt. Hat er Tagebuch geführt? Nein, aber ich habe einen Liebesbrief gefunden, den er nicht abgeschickt hat. Ich bedankte mich bei der Frau und schaute mir in aller Ruhe die Unterlagen an. Dann notierte ich mir die wichtigsten Fakten auf kleine Karteikärtchen und mischte diese. Egal, wie ich die Dinge auch auslegte, es kam immer wieder das Gleiche dabei heraus, ein dickes Fragezeichen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, mein müdes Hinterteil hochheben. Verliebt? Herr Morandi soll in mich verliebt gewesen sein? Das ist doch Unsinn. Das hat er wohl selber auch geglaubt. Deshalb wagte er es nicht, Ihnen seine Liebe zu beichten. Na und? Morandi ist tot. Dafür leben Herr Wimmer, Herr Dörich und Herr Kunz noch. Sind die etwa auch alle in mich verliebt? Nein, aber diese Herren möchten alle ihr Geld zurück. Sie haben doch nicht etwa... Doch. Ich habe mit diesen Herren telefoniert. Sie sind sich nicht mehr so sicher, dass ihr Geld bei Ihnen gut aufgehoben ist, Frau Lenz. Ich habe alles versucht. Alles. Sie setzte sich. Meine Lüge hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Frau Lenz trank einen Cognac und wartete. Dann setzte sie zu ihrer Beichte an. Mein Freund hat das Geld angelegt. Zuerst ging alles gut. Dann verschwand er plötzlich und mit ihm das Geld. Und weshalb gingen Sie nicht zur Polizei? Ich habe ihn geliebt. Und ich hoffte, dass er zurückkommt. Ich hoffe es immer noch. Und während Sie hofften, versuchten Sie, die versprochenen horrenden Zinsen an Ihre Anleger zu bezahlen, indem Sie praktisch alle Wertsachen verkauften. Ich hatte keine andere Wahl. Ich hätte das auch noch eine Weile weitermachen können. Aber Morandi wollte sein Geld zurückhaben. Und so viel Bares konnte ich nicht auftreiben. Und da haben Sie ihn erschossen? Nein, so war es nicht. Er wollte mit mir sprechen. Ich hatte gerade die Figur vom Antiquar geholt, als er mich abhasste und in sein Haus einlud. Ich sagte ihm, dass ich ihm nicht das ganze Geld aufs Mal auszahlen könne. Er sagte mir darauf, dass er zwei Dinge als Pfand möchte. Den Krieger? Ja, den Krieger und mich. Er sagte mir, dass er mit mir schlafen wolle. Und das habe ich auch getan. Danach fühlte ich mich elend. Die Pistole lag im Schlafzimmer herum. Als er schlief, erschoss ich ihn. Dann beeilten Sie sich, aus dem Haus zu kommen und vergaßen den Krieger. Ja, ich kann es heute noch nicht richtig begreifen, dass ich das alles tatsächlich getan habe. Frau Lenz rief selber die Polizei an. Die Frau war ganz schön beeindruckend. Ihr Freund und das investierte Vermögen tauchten nie wieder auf. Jahre später las ich in einer Kulturzeitschrift einen Artikel über den nackten Krieger. Offenbar gehörte der kleine Kerl zu einer Serie ähnlicher Figuren. Insgesamt gab es davon 5 Stück. Womit wir wieder bei den 5 Tibetern wären. Oder auch nicht. Mir konnte das egal sein. Ich trank 5 kleine schottische. Die sind auch nicht übel.